Wertpapiere. Aktien, Anleihen und Co. Problembeschreibung. Will man Wertpapiere wie Aktien oder Anleihen verkaufen oder tauschen, so muss dies immer über Fiat-Währungen erfolgen. Derzeit kann man eine Apple-Aktie zum Beispiel nicht direkt in eine Microsoft-Aktie tauschen. Dies geht nur über einen Umweg über Euro, Dollar und so weiter. Und somit werden immer zusätzliche Gebühren fällig. Des Weiteren sind die entsprechenden Handelsplätze intransparent. Denn nur die Börsenbetreiber bzw. die Börsenaufsicht hat Einblick in die eigentlichen Transaktionen. Die Lösung. Blockchains könnten beides lösen. Indem man Aktien oder Anleihen als Token auf einer Blockchain darstellt, werden Transaktionen wie bei Kryptowährungen nicht nur transparenter, sondern auch interoperabler. Unterschiedliche Blockchains folgen ähnlichen kryptografischen Algorithmen. So könnte durch Tokenisierung physischer Werte eine noch nie dagewesene Kompatibilität und damit Liquidität entstehen. Ein Aktientoken auf der Blockchain kann somit ohne weiteres in einen anderen Aktientoken getauscht werden, ohne dass unbedingt eine Fiat-Währung dazwischen geschaltet sein muss. Herausforderungen. Die Hauptherausforderungen hierbei bestehen wie bei allen dezentralen Systemen in der Geschwindigkeit, den Skalierungsmöglichkeiten und den daran gekoppelten Problemen. An einer Börse wie Frankfurt oder New York werden in jeder Sekunde teilweise Tausende von Aktien ge- und verkauft. Sie könnten über ein zentrales System sofort übertragen werden. Bei einem dezentralen System hingegen funktioniert dies nicht ganz so einfach, denn es gibt den zentralen Organisationspartner nicht. Des Weiteren hat sich gezeigt, dass dezentrale Systeme aufgrund von Effizienzmechanismen immer zur Zentralisierung neigen. Man sieht dies beim Mining oder auch bei Liquidität. So würden sich wahrscheinlich nicht zahlreiche unterschiedliche Trading-Paare entwickeln, sondern hauptsächlich jene, bei denen die meiste Liquidität vorherrscht, wie zum Beispiel Fiat-Geld als Handelswährung. Alternativmöglichkeiten. Somit stellt sich die relevante Frage, inwieweit eine komplett dezentrale Tokenisierung hier überhaupt relevant sein wird. Vielleicht braucht es eher mehr Transparenz als Kompatibilität. Erstere könnte auch durch zentrale Systeme gewährleistet werden. Deshalb ist dieser Anwendungsbereich nicht unbedingt prädestiniert für eine Blockchain. Ein paar Praxisbeispiele. Nichtsdestotrotz sollten sich Handelsplätze und Börsen dezentrale Systeme genau ansehen, denn eventuell werden sie eines Tages durch solche dezentralen Börsen komplett ersetzt. Liechtenstein hat zum Beispiel gerade ein Gesetz beschlossen, bei dem ab 2019 Aktien tokenisiert werden können. Die Nasdaq in den USA ebenfalls testet schon seit einiger Zeit eine potenzielle Anwendung. Und ich gehe davon aus, dass viele weitere folgen werden.